Wir sind von der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand. Unser Schwerpunkt ist die politische Unterstützung der Angeklagten im sogenannten G20-Rondenberg-Verfahren. Dies ist ein politisches Großverfahren gegen bundesweit mindestens 86 linke Aktivistinnen, die von der Staatsanwaltschaft Hamburg angeklagt werden. Hintergrund ist die Zerschlagung eines Demonstrationszuges am 6. Juli 2017 auf der Straße Rondenberg in Hamburg durch die für Gewaltausbrüche bekannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Blumberg der Bundespolizei. Im Juli 2017 hat der G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden. Die Aktivistinnen waren auf der Straße, um gegen dieses Treffen der Herrschenden zu protestieren, die für Krieg, Unterdrückung und Ausbeutung verantwortlich sind. Die G20-Rondenberg-Massenprozesse, die am 3. Dezember 2020 begonnen hatten, sind wegen der SARS-CoV-2-Pandemie abgebrochen worden. Wann der Prozess von neuem beginnen wird, ist momentan noch unklar. Die Betroffenen des Rondenberg-Verfahrens werden keiner eigenen individuell zugeordneten Handlung beschuldigt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Hamburg werden mit einer gemeinschaftlichen Tat begründet. Verurteilungen werden die Versammlungsfreiheit daher massiv einschränken, da dann die einfache Teilnahme an einer Demonstration als Straftat ausgelegt werden kann. Wir fordern die Einstellung aller Strafverfahren gegen Linke im Zusammenhang mit G20. Die staatliche Repression gegen Linke und soziale Bewegungen nimmt seit Jahren zu und zeigt sich in Gesetzesverschärfungen, hohen Haftstrafen, zahlreichen Strafverfahren und brutalen Polizeieinsätzen. Davon betroffen sind Antifaschistinnen, Klimaaktivistinnen, feministische und antirassistische Aktivistinnen und viele andere, die die herrschenden Verhältnisse nicht hinnehmen wollen. Anlässlich des 15. März, dem Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, und des 18. März, dem Internationalen Tag der politischen Gefangenen, rufen wir als Kampagne dazu auf, an Aktionen teilzunehmen oder auch selbst aktiv zu werden. Wir wollen im Rahmen dieser beiden Daten die Kriminalisierung von linken und emanzipatorischen Bewegungen, das Knastsystem und den institutionalisierten Rassismus in Polizei und Justiz thematisieren. Vor allem Menschen, die vermehrt durch beispielsweise Racial Profiling ins Visier der Polizei geraten oder die von Vertreibung von öffentlichen Plätzen betroffen sind, wie zum Beispiel Drogennutzerinnen und Obdachlose, geraten in Gefahr, durch drakonische Strafurteile in den Knast gesteckt zu werden. Viele Menschen müssen aufgrund von Armut in den Knast. In Berlin sitzen zum Beispiel Menschen wegen dem Fahren ohne Ticket im öffentlichen Nahverkehr im Gefängnis oder weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen können. Gefangene werden im Knast ausgebeutet. Sie müssen für Behörden und Unternehmen wie Miele, IKEA und Rossmann in den Knästen für einen Hungerlohn von 1 bis 3 Euro pro Stunde arbeiten. Immer wieder sterben Gefangene, vor allem People of Color und schwarze Menschen, in den Knästen. Am 23. Juli 2020 wurde Ferhat Mayouf durch den Knast Moabit ermordet. Er kam aus Algerien, war 38 Jahre alt, saß im Untersuchungsknast und war nicht weiß. Am 23.07. brannte es in seiner Zelle. Obwohl Schließerinnen während des Brandes vor seiner Zelle standen und er 5 Minuten lang Hilfe und Feuer schrie, öffneten sie die Zelle nicht. Morde wie der an Ferhat Mayouf sind keine Einzelfälle. Illegalisierte Menschen, deren bloße Präsenz in Deutschland kriminalisiert wird, werden in Abschiebelagern und Ankerzentren festgehalten. Von Berlin aus finden immer wieder Sammelabschiebungen nach Moldawien und in den Westbalkan statt. Auch nach Afghanistan, dem laut Global Peace Index 2020 gefährlichsten Land der Welt, werden Menschen abgeschoben. Im April 2017 wurde der damals 26-jährige Shamil Ahmadi auf einem Berliner S-Bahnhof Opfer eines brutalen rassistischen Überfalls. Einer der Täter soll der Berliner Polizist Stefan K. gewesen sein, der in seiner Freizeit unterwegs war. Noch bevor das Strafverfahren gegen Stefan K. und die anderen Angeklagten abgeschlossen war, ließ die Ausländerbehörde Shamil Ahmadi im März 2020 nach Afghanistan abschieben. Am 19. März wollen wir in Berlin-Moabit zusammen auf die Straße gehen, gegen rassistische Polizeigewalt, gegen Abschiebungen, das Knastsystem und für die Freiheit der politischen Gefangenen. Wir lassen uns nicht spalten und kriminalisieren und stehen an der Seite aller Betroffenen von Repression. Wir kämpfen weiter, gemeinschaftlich, gegen rassistische und tödliche Polizeigewalt und leisten Widerstand gegen die autoritären und reaktionären Entwicklungen in Staat und Gesellschaft. Unser gemeinsames Ziel ist eine solidarische Gesellschaft ohne Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus. kommt am 19. März zur Demo in Berlin um 17:30 Uhr U-Bahnhof Turmstraße gegen Repression, Polizeigewalt und Knast.